Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless these words. Segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to James chapter 2. Wir blättern zu Jakobusbrief Kapitel 2. And I will read something from Acts chapter 10. Und ich werde noch was lesen von Apostelgeschichte 10. From last week. Nämlich von letzter Woche. These are the words of Peter. Das sind die Worte des Petrus. Verse 34, Acts 10. In Apostelgeschichte 10, Vers 34. I most certainly understand now that God is not one to show partiality. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. This is our theme tonight, partiality. Und das ist unser Thema heute, nämlich parteiisch sein. But in every nation, the man who fears him and does what is right is welcome to him. Sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist angenehm. Can be a lot of reasons why we might think that God is partial. Wir haben viele Gründe, warum wir denken könnten, dass Gott parteiisch sei. One might be the nation of Israel. Zum Beispiel mit der Nation Israel. Is God partial to the nation of Israel? Ergreift Gott Partei für die Nation Israel? If God is partial, wenn Gott nun parteiisch then wäre, God is not holy. Dann wäre Gott nicht heilig. Because as we will see, partiality is sin. Weil wenn wir sehen werden, ist parteiisch sein eine Sünde. Because to be partial parteiisch means sein this. Heißt das. I pervert justice. Ich pervertiere die Gerechtigkeit. By giving favor to someone. Indem ich einem Menschen den Vorzug gebe. At the expense of another. Indem ich jemanden anderen nicht den Vorzug gebe. To profit myself. Um letztendlich mir selbst zu profitieren. Partiality. Das ist parteiisch sein. Now in James chapter 2, in Jakobusbrief 2, James addresses the subject. Betrifft Jakob dieses Thema. Vers 1. My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi unseres Herrn der Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. For if a man comes into your assembly with a gold ring. Denn wenn in eurer Synagoge ein Mann mit einem goldenen Ring, wow, do you see that guy? Hast du den Menschen the gesehen? Size of that ring on his finger? Die Größe des Ringes an seinem Finger. Man, if he just sold that, we could buy the new building. Wenn nur der Ring alleine ist das neue Gebäude wert. Maybe he'll put it in the offering bucket tonight. Vielleicht wirft er diesen Ring in den Spendenkorb. Wow. A gold ring and dressed in fine clothes. Einen goldenen Ring und im prächtigen Kleid. And there also comes in a poor man in dirty clothes. Es kommt aber auch ein Armer in unsauberen Kleidern herein. And you pay special attention to the one who is wearing the fine clothes. Und ihr seht auf den, der das prächtige Kleid trägt. And you say, und du sprichst, you sit here in a good place. Setze du dich bequem hierher. And you say to the poor man, und du sprichst zu dem Armen, you stand over there. Du stehst dort. Or sit at my footstool. Oder du kannst dich unten an meinen Fußschemel setzen. Have you not made distinction among yourselves? Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht? And become judges with evil motives? Und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Now watch this, verse 5. Vers 5. Listen, my beloved brethren. So hört, meine lieben Brüder. Did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom? Hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches? Doesn't that sound like God is partial? Klingt das nicht so, als ob Gott parteiisch wäre? To the poor. Den Armen nämlich. He favors the poor. Er liebt die Armen. Is that fair? Ist das fair? God favors the poor. Gott begünstigt die Armen. But read on. Aber lesen wir weiter. Which he promised to those who love him. Dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Now here's the issue. Darum geht's nun. Partiality is always in the realm of a justice system. Die parteiisch sein ist immer im Rahmen eines Gerechtigkeitssystems. And here the requirement or the conditions. Und hier ist eben die Voraussetzung. Was that God promised his kingdom to whoever loved him. Dass Gott das Königreich verheißen hat all jenen, die ihn lieben. It just happens to be that more poor people receive that what's the word? That offer. Es ist eben nur so, dass die Armen häufiger auf diese Initiation der Liebe antworten than rich people. Als Reiche. But the offer is to whosoever will may come. Aber das Angebot steht für alle, nämlich jeder, der kommen will. Now let's read on, verse 6. Vers 6. But you have dishonored the poor man. Ihr aber habt den Armen verachtet. Is it not the rich who oppresses you and personally drags you into court? Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und vor die Gerichte ziehen? Do they not blaspheme the fair name by which you have been called? Und lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen ist? If however you are fulfilling the royal law according to the scripture, wenn ihr aber wirklich das königliche Gesetz erfüllt, you shall love your neighbor as yourself. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. You are doing well. Dann tut ihr recht. But if you show partiality, wenn ihr aber die Person anseht, you are committing sin. So begeht ihr Sünde. And are convicted by the law as transgressors. Und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. We face two problems in the church. In der Gemeinde haben wir zwei Probleme. People who are partial. Nämlich Parteiungen. That means I do you a favor. Das heißt, ich mache dir einen Gefallen. At their expense. Auf Kosten der anderen. Because that favor will be a favor to myself. Weil letztendlich wird diese Gunst auf mich zurückkommen. And here's the bottom line. Und da ist nun der Schlussstrich. I know I'm partial. Ich weiß, ich bin parteiisch. If I cannot communicate to the first person what my motives are. Wenn ich nicht der nächsten Person mitteilen kann, was meine Motive sind. So let's say the owner of Baumax comes in here. Also sagen wir nun, der Besitzer von Baumax kommt. Everybody herein. Knows he's a Christian. Und jeder weiß, er ist Christ. He's a millionaire. Er ist ein Millionär. And he walks in with a few people. Und er kommt herein mit ein paar Leuten. Someone comes over to me and says, Pastor Rob. Und jemand kommt zu mir und sagt, Pastor Rob, see that man, siehst du diesen Menschen dort? That guy's the owner of Baumax. Das ist der Eigentümer von Baumax. Wow. Unglaublich. Get him a good seat in front, please. Er soll doch bitte ganz vorne sitzen. And make sure, und macht sicher. Make sure that you definitely bring him some food from the buffet after. Und ich will, dass ihr nachher ihm Essen vortischt. This could be our building. Das könnte unser Gebäude sein. This could be our piece of property. Das könnte unser Eigentumsgrundstück this sein. This could be money for missions. Das könnte Geld für Missionen this sein. This could be an orphanage. Das könnte ein Waisenhaus this sein. This could be a school. Eine Schule. Would I tell him that? Würde ich ihm das sagen? If he asked me? Wenn er mich fragte? If I cannot. Wenn ich das nicht sagen then kann. Then I'm partial. Dann bin ich schon parteiisch. Right? What if I had one of the girls in the front say, get her up, get him in that seat. Wenn ich einem Mädchen sage, steh auf und lass dich auf deinen it Platz sitzen. Matter. Just get her out of there. Get her. Come on, dann get him in there. Drängt sie weg von dort und er soll sich dort hinsetzen. Partiality. Das ist parteiisch sein. That's the first problem. Das ist das erste Problem. And I don't see it much, but ich sehe es nicht viel, aber es ist da. Because we're human, it's everywhere. Weil wir menschlich sind, es ist überall. Second problem is zweites Problem ist, accusing people of being partial, dass man Leute anklagt, dass sie parteiisch sind. And this is the bigger problem. Und das ist vielleicht noch das größere Problem. Accusing people of being partial when they are not. Dass man Leute anklagt, dass sie parteiisch sind, obwohl sie es nicht sind. Now there's a story in the Gospel of Matthew chapter 20. Es gibt eine Geschichte in den Evangelien, in Matthäus Evangelium, chapter 20. Kapitel 20. A man was a landowner. Ein Mann war ein Landbesitzer. And he had a vineyard. Und er hatte einen Weingarten. And he needed workers. Und er brauchte dort Arbeiter. So he went out in the morning. Also gingen die hinaus and in he der looked. Früh und sie schauten. He said, oh, some men. Ah, das sind Männer. Do you need work? Braucht ihr Arbeit? Oh, man, do we need work? Ja, wir brauchen Arbeit. Go in my vineyard. Nun kommt in meinen and Weingarten. By the way, what's good with you? Und was ist gut für tell euch? Tell me your wage. Sag mir, was ihr verlangt. Fine. Go ahead. Work in the vineyard. So viel verlangt ihr. Ihr sollt arbeiten. A denari, right? Einen Denar. Right. Okay, good. Wunderbar. 3 hours later. 3 Stunden später. I need more guys. Ich brauche noch immer Burschen. Hey, you need work? Ihr braucht ja Arbeit. Yeah. Ja. Go in the vineyard. Dann bitte geht in das Weinfeld. They go in the vineyard. Auch die gehen ins Arbeit. 6 hours later. In Arbeit. 6 Stunden später. More workers. Noch Arbeit. 11 hours later. 11 Stunden more später. More workers. Noch immer werden but Arbeiter eingestellt. But only for 1 hour. Aber die nur für eine Stunde. And at the end. Und am Ende. The landowner says, pay them from the last first. Sagt der Landbesitzer, zahlt sie vom letzten zuerst. So these guys worked 1 hour. Also die haben eine Stunde gearbeitet. And they come forward, und sie kommen and he says, und er sagt, here's a denari. Da ist dein Denar. Thank you. Danke. The guys who work 3 hours. Die 3 Stunden arbeiten. Here's a denarii. Da hast du deinen Lohn. A good wage for a day. Das ist ein guter Lohn für den Tag. Finally, the last guys come. Letztlich kommen die 12 Stunden, and die arbeiten. And they're sunburned and they're sweating. Sie sind von der Sonne verbrannt, schwitzen. And they're exhausted. Sind müde. And they come up. Und sie kommen. And he says, und er sagt, here's your denarii. Da hast du deinen Denar. And they say, und sie sagen, he's partial. Er ist parteiisch. You are unfair. Du bist unfair. We worked the whole day. Den gesamten Tag haben wir gearbeitet. In the sun. In der Sonne. And we sweat. Wir schwitzten. And it wasn't easy work. Und es war nicht einfache Arbeit. And these guys. Und die. They come in 3 hours later. Ja, die kommen 3 Stunden später. 6 hours later. 6 Stunden 11 später. 11 hours later. 11 Stunden später. You give them the same wage. Und dasselbe verdienen die. You are partial. Du bist parteiisch. And this is the accusation in the church. Und das ist auch die Anklage in greater der Gemeinde. Greater than being partial itself. Selbst mehr noch, als dass man vielleicht parteiisch wäre. It's the accusation against God. Es ist eine Anschuldigung gegen Gott. And it will get me in spiritual trouble faster than anything. Und es wird mich in geistliche Schwierigkeiten bringen schneller als alles andere. And the landowner said this. Und der Landbesitzer sagt, he said, you agreed, didn't you? Ihr habt übereingekommen mit mir. You agreed to one denarii. Wir sind übereingekommen auf einen Denar. So I am doing you no injustice. Also ich mache euch keinen Ungerechtigkeit. You see, partiality is the perverting of justice. Die Ungerecht oder die Parteiung ist eine Perversion der Gerechtigkeit. But we agreed. Aber wir haben doch übereingestimmt. You got a good day's wage. Du hast die Arbeit, den Lohn für die Arbeit right. bekommen. Ja. So where is the partiality? Also bitte sag mir, wo nun meine Ungerechtigkeit liegt. There can be no partiality where there's no injustice. Es kann keine Parteiung geben ohne Ungerechtigkeit. The problem here, das Problem, is that you have an evil eye. Dass du ein böses Auge hast. You are a jealous person. Du bist eifersüchtig. That's your problem. Das ist dein Problem. And you are jealous of the fact that I am generous. Und du bist eifersüchtig auf die Tatsache, dass ich großzügig bin. This is the issue. Das ist This is a bigger problem. Das ist das größere Problem. Right? Someone might say, jemand mag vielleicht sagen, the pastor is partial to his wife. Der Pastor ist parteiisch in Bezug auf seine Frau. He always takes her out for dinner, never takes me out. Er geht immer mit ihr zum Abendessen, mit mir ist er noch nie zum Abendessen gegangen. He's definitely partial to her. Er hat ihr gegenüber ist er parteiisch. He treats her like a queen, doesn't treat me like a queen. Er behandelt sie wie eine Königin und mich behandelt er nicht wie eine Königin. Am I being partial to my wife? Bin ich nur meiner Frau gegenüber parteiisch? Or is it my right? Oder ist es mein Recht? You see? Is it my right? Ist es mein Recht? Someone might say. Jemand mag vielleicht sagen. Well, you know, this person always has someone sitting next to them in church. Ja, diese Person, da sitzen immer Leute neben denen. Pastor Matt always sits next to Pastor Rob. Pastor Rob, der sitzt immer neben dem That's Pastor. That's partiality. Das ist ja auch parteiisch. Is it? Ist das wirklich? Is it, am I doing an injustice to somebody? Habe ich so jemanden Unrecht getan? Or is it my right? Oder ist es mein Recht? To have someone sitting next to me. Dass jemand neben mir sitzt, who has perspective of what's going on in the service. Der eine Perspektive besitzt über das, was im Gottesdienst passiert. What's the motive? Was ist denn das Motiv? Am I doing him a favor at someone else's expense? Mache ich ihm einen Gefallen auf Kosten jemand anderen? Or do you want to take over all of his duties? Oder willst du alle seine Verpflichtungen übernehmen? And then you can sit there. Und dann magst auch du dort sitzen. Right? You see, this is the bigger problem. Das ist das größere Problem. Though there is impartiality also. Obwohl es natürlich auch unparteiische Richtungen gibt. Now turn with me to Romans chapter 2. Römer Kapitel 2. Now think of a Coke machine for a moment. Coca-Cola machine. Aha, denk nach über eine Coca-Cola Maschine. Is a Coke machine partial or impartial? Ist eine Coca-Cola Maschine parteiisch oder unparteiisch? I mean, sometimes I think red lights are partial. Manchmal bin ich davon überzeugt, dass die Ampel parteiisch ist. To me, they are partial against me. They turn red every time I come. Sie haben sich untereinander das ausgemacht und sie werden rot, wenn ich komme. There's a little camera and it says, "Oh, here it comes. Here it comes." Da da ist eine kleine Kamera und da sagen sie, ah, da kommt er schon. When you put the Euro in the Coke machine, wenn du den Euro in die Coca-Cola-Maschine bringst, does it analyze you first? Analysiert es dich? Have a little camera and look at your body and say, oh boy. Hat eine kleine Kamera und sie scannt deinen Leib. And then it has a little thing that says, I would go for the diet if I was you. Und dann kommt eine Lampe, die sagt, ja, ich würde das die Diät-Cola wählen. And then you put the Euro in, you press the Coke, you know, that has all the sugar in it, you know. Ja, dann gibst du den Euro hinein, tust auf den Coca-Cola regulär. Nothing comes down. Und es kommt kein Cola raus. You think, there's no more cola in it. Dann denkst du, na, da gibt's ja kein Cola. Another guy comes by, puts the coin in, here comes the cola. Kommt der nächste vorbei, rief den Euro hinein, das Cola kommt raus. What's wrong with this machine? Ja, puts another, die Maschine hat den Fehler. Nothing comes out. Wieder ein Euro verschwendet. The machine is not, it's not partial. Die Maschine ist nicht parteiisch. You put anyone, no matter how big or small, what race or language or age, it doesn't matter. Jeder, völlig unbedeutend, welche Rasse, Geschlecht, Größe, Kleinheit er ist, kann den Euro einwerfen. Because it is pre-programmed. Weil das hat ein Programm. To a Euro. Nämlich ein Euro. Or a half a Euro. Oder ein halber you Euro. You put the money in and the Coke comes out. Du wirfst den Euro hinein und das Cola kommt raus. This is the way God is. So ist doch Gott. Now it's interesting to think. Es ist interessant zu denken. That some people believe that God can only be impartial. Dass manche Leute überzeugt sind, dass Gott nur unparteiisch sein kann. And I read this yesterday and I just can't understand it. Und ich habe es gestern gelesen und ich kann es einfach nicht verstehen. The only way God can be impartial, they say, is through a lottery system. Die einzige Art, wie Gott unparteiisch sein kann, ist durch ein Lotteriesystem. Like who goes to heaven and who doesn't is a lottery with also, God. Zum Beispiel wenn I'm sorry. Wer in den Himmel und wer in die Hölle geht, ist schon vorbestimmt. Now, we're laughing, but there's a few people in this room that are not laughing. Wir lachen darüber, aber manche Leute lachen nicht darüber. And they're looking at me with one eye right now and thinking, I can't believe you're going to do this one more time. Und die denken sich, ich kann es nicht glauben, er wird schon wieder drüber reden. Just for a moment, just nur for a moment. Einen Moment. And then you can forgive me after. Und dann könnt ihr mir vergeben. Now, I'm trying to understand this. Ich versuche das zu verstehen. So, if God is going to be impartial, also wenn Gott unparteiisch sein soll, he is going to decide, okay, wird er entscheiden, it's just going to be a little flock. Das wird eine kleine Herde sein. I'm going to call them a little flock. So, ich werde sie eine kleine I'm Herde going to nennen. I'm going to choose some to eternal life and let the rest of them perish. Ich werde manche okay. fürs ewige Leben wählen und den Rest werde ich vergehen lassen. What's the percentage? Nun die Prozentzahl. All right, that's 15. 15? I'd say 16, Father. 16. Holy Spirit. No, 17 sounds good. 17. All right, let's just be one on this thing. Lass uns da eins sein. Let's go 21%. 21%. Okay, so they get the big basket with all the little balls in it, you know. Also sie kriegen machen den großen Korb mit den vielen kleinen Bällchen drinnen. And they say, okay, just to be impartial. Also nur damit wir jetzt nicht parteiisch sind. Whatever 25% come out first are going to be saved through history. Also die ersten 25%, die da rausspringen, sind gerettet für die Ewigkeit. The only problem with that. Das einzige Problem is damit. That God is all knowing. Ist, dass Gott allwissend so ist. He already knows what 25% will come out. Er weiß ja schon, welche 25% da rausspringen werden. If you choose them at that moment. Wenn du sie zu diesem Zeitpunkt wählst. But maybe we should choose if you chose them 5 seconds earlier, it would have been a different 25%. Aber vielleicht, wenn du sie 5 Sekunden vorher wählst, sind es andere 25%. How can an omnipotent, all-knowing God? Wie kann ein allmächtiger, allwissender Gott have a lottery? Ein Lotteriesystem haben. Since he knows everything, future, backwards, upside down, wo and inside alles out. Alles weit von hinten nach vorne. Now watch this. Jetzt schau zu. Impartiality. Parteiung. Oder impartiality sein, oder unparteiisch sein, only exists where there's a system. Existiert nur dort, wo auch ein System da ist. Now this Coke machine, es gibt also diese Coca-Cola-Maschine, könnte ja reprogrammiert to werden. To forints, nämlich forints zum Beispiel, or Slovakish crowns, oder slowakische Kronen, or dollars, oder Dollar, or all of them, oder alle. Or nothing. Oder nicht. Just press the button and it comes out. Nur den Knopf drücken und es kommt raus. It could be whosoever puts the euro in. Es könnte wer auch immer den Euro reinwirft. It could be simply whoever presses the button. Es könnte auch sein, wer immer den Knopf drückt. If you go to the Hilton Hotel, is the elevator partial or impartial? Wenn du ins Hilton Hotel fährst, ist der Aufzug nun parteiisch oder unparteiisch? Does it only come down for certain people? Kommt er nur runter für manche Menschen? Or does it come down for all people? Oder kommt er für alle? The condition is this. Die Bedeutung ist diese. Whosoever presses the button, wer immer den Knopf drückt, the elevator will come down for. Es wird der Aufzug runterkommen. And the elevator still remains impartial. Und der Aufzug bleibt unparteiisch. It all depends on what the conditions were. Es hängt davon ab, was die Konditionen sind. Right? Bedingungen. So the Lord said to the man, also you have an evil eye. Sagt der Herr zu dem Arbeiter, du hast ein böses Auge. Didn't we agree? Haben wir nicht übereingekommen? That you would get a denari. Dass du einen Denar bekommst. So I'm not doing you an injustice. Also ich mache dir keine Ungerechtigkeit. You have the jealous heart. Du hast ein eifersüchtiges Herz. And this happens in the church. Und auch das passiert in der Gemeinde. You know, he took that couple out already twice this year for dinner, I've heard. Dieses Jahr hat er das Ehepaar schon zweimal zum Abendessen eingeladen. It's not right. Das ist eigentlich nicht fair. I you know what, I'm going to give them a call. Ich werde sie anrufen. And I'm going to say, when's my turn? Und ich werde fragen, wann komme endlich ich dran? What is a demanding spirit? Was ist ein Geist, der ständig fordert? A demanding spirit is one. Ein fordernder Geist ist einer. That is crying out impartiality or partiality. Sorry. Einer, der ausruft parteiisch. They are partial. Sie sind parteiisch. It's my turn. Das ist ja schon längst meine. But ich bin an der say Reihe. But to say it's my turn means I have a right. Aber zu sagen, ich bin dran, heißt, ich habe auch ein Recht dazu. And if you have a right, und wenn du ein Recht hast, you dazu, might have a right. Du magst ein Recht dazu haben. But it needs to be decided, do you have the right? Aber es muss entschieden werden, hast du das Recht? Like, is it in the church vorstand? Ist es zum Beispiel im Kirchenvorstand? The four, whatever they're called, the statutes. In den Statuten. That the pastor has to take every single couple out to dinner every single year. Dass der Pastor jedes Ehepaar jedes Jahr mindestens einmal zum Abendessen aufführen muss. Part of his job. Und das ist Teil von seiner Verpflichtung. That's different now. Na dann schaut die Geschichte anders aus. Now if I take one couple out twice and I skip you, then I am partial. Also wenn ich nun ein Ehepaar zweimal ausnehme und dich auslasse, dann bin ich parteiisch. But if it's not agreed criterion, aber wenn es nicht ein übereingekommenes Kriterium then ist, I'm not partial. Dann bin ich nicht parteiisch. The worship team, for example. Zum Beispiel das Anbetungsteam. We have some conditions. Wir haben hier auch Bedingungen. You got to be able to hold a tune. Du musst fähig sein, den Ton zu halten. To some degree. Zu einem gewissen Ausmaß. To a decent level. Zu einem erträglichen Maß. To an acceptable level. Zu einem akzeptierbaren Maß. Your voice has to blend Deine with ours. Stimme muss sich mit unseren mischen können. You have to honor du musst ehren können. Those in authority. Jene, die hier Autorität and haben. There has to be a need. Und es muss ein Bedarf If bestehen. We just keep taking people, we'll all be up here and no one down there. Wenn wir nur Leute nehmen, werden wir alle hier oben stehen und keiner wird zuhören. Now what happens if I had a 21-year-old daughter? Was wäre nun, ich hätte eine 21-jährige and Tochter? She sang really off. Und sie würde ganz schlecht singen. I mean, it just killed the church when she sang. Also es würde die Gemeinde wirklich wehtun, wenn sie But singen I würde. Said my daughter will be on the worship team because I'm the pastor and I said so. Und ich würde sagen, meine Tochter ist im Anbetungsteam, weil sie meine Tochter ist und ich sage is so. That partiality? Ist das nun parteiisch? Absolutely. Natürlich. I am perverting an agreed criterion. Ich pervertiere ein übereingekommenes Kriterium. I'm doing her a favor, ich mache ihr eine Gunst, and I'm causing an injustice to the whole worship team, und ich vermittle nun so die Ungerechtigkeit der ganzen Anbetungsteam, and another person who should have been up there, und eine andere Person, die da hätte sein sollen, because I'm investing in my daughter, weil ich nun in meine Tochter investiere, so that she doesn't give me such a hard time, so dass sie mir selbst nun nicht so viel Mühe macht. Now that would be partiality. Das wäre nun parteiisch sein. If I sent my daughter for singing lessons, wenn ich nur meine Tochter für Gesangsstunden somebody schicke, would cry out partiality. Würde jemand vielleicht rufen, das ist ja auch parteiisch. Look, he didn't send my daughter for singing lessons. Meine Tochter hat er nicht in he sent his daughter for singing Gesangsstunde, sondern seine Tochter. Why doesn't he send all the daughters for singing lessons? Warum schickt er nicht alle Töchter in die Gesangsstunden? He is partial. Er ist so parteiisch. To his daughter. Seiner Tochter gegenüber. No, I have a right. As a father, als Vater habe ich das Recht. But as the pastor, I don't have a right to transgress agreements. Aber als Pastor habe ich nicht das Recht, Übereinkünfte zu übertreten. Right? To do someone a favor that comes back around to me. Jemanden eine Gunst zu tun, der und die Gunst kommt wieder zurück zu mir. God is not partial. Gott ist nicht parteiisch. Now it says that in Romans 2. I know you turn there, but I don't have to really go there. Ah, just go there anyway. Wir lesen das jetzt noch in Römer 2 und wir sind alle dorthin geblättert. We'll just read this. Let's read verse 8. Lesen Vers 8. But to those who are selfishly ambitious, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt, and do not obey the truth, und der Wahrheit ungehorsam sind, but obey unrighteousness, wrath and indignation, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. There will be tribulation and distress for every soul of man who does evil. Drangsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Of the Jew first and also of the Greek. Sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. But glory and honor and peace to everyone who does good. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das gute Werk tut. To the Jew first and also to the Greek. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. For there is no partiality with God. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. To everyone. Zu jedem. To whosoever. Zu wem auch immer. Now let's go back to God. Jetzt gehen wir zurück zu Gott. Before the earth existed. Bevor die Welt existierte. The divine counsel of Acts chapter 2. Der göttliche Rat in Apostelgeschichte 2. What are we going to do with man and how are we going to save them? Was werden wir mit den Menschen tun und wie werden wir sie retten? How can we remain impartial? Wie können wir unparteiisch sein? How can we preserve justice? Wie können wir Gerechtigkeit bewahren? How can we bring sinners into heaven and remain just? Wie können wir Sünder in den Himmel bringen und doch Gerechtigkeit bewahren? You will go down and become one of them and die. Du wirst hinuntergehen und für sie sterben. And you will be the sacrificed lamb for their sin. Und du wirst das Opferlamm sein für sie. That will satisfy my justice. Das wird meine Gerechtigkeit befrieden. And we'll put a condition on it. Und wir werden da eine Bedingung dran hängen. Whoever believes in your work. Wer immer an dieses Werk glaubt. Whoever. Wer immer. Shall be saved. Wird gerettet. Is God partial to say that? Ist Gott nun parteiisch, indem er das sagt? Is the machine partial? Ist die Maschine nun parteiisch? Is the Pepsi Cola company partial? Ist die Pepsi Cola Firma parteiisch? Because they say whoever puts a euro, wer auch immer den Euro einwirft, in the machine, in die Maschine, gets a Coke. Der bekommt ein Coca-Cola. Oh, that's partiality. You're going to get in trouble here. Das ist ja völlig parteiisch. Du wirst Schwierigkeiten bekommen. Make a bad name for Pepsi. Das wird einen schlechten Ruf ausbringen für Pepsi. Well, how should we do it? Na, wie sollen wir es denn we tun? Gotta have a lottery system on the machine. Wir müssen natürlich ein Lotteriesystem haben an der Maschine. What do you mean? Was heißt denn das? Oh, we have to have a spinning wheel here. Wir müssen da so ein Rad haben. You know, you put the euro in, you got to spin the wheel. You might get it, you might not get it. Du hast einen Euro, wirfst da rein und dann tust du das Rad drehen und du magst oder magst das nicht bekommen. Oh, that would make Pepsi Cola Company impartial. Ja, das würde nun die Pepsi Cola Firma unparteiisch machen. Yeah, now I get it. Ja, das habe ich jetzt verstanden. No, I don't get it. I'm absolutely confused by thinking nein, like that. Nein, absolut nicht. Ich verstehe es nicht. God is not partial. Gott ist nicht parteiisch. Now watch this. All the promises in the Bible. Alle Verheißungen in der Bibel. Apply to all of us. Lassen uns für uns alle anwenden. The Lord is always saying, whosoever will. Der Herr sagt, wer auch immer will. May come. Der soll kommen. Whosoever believes. Wer auch immer glaubt. Shall be saved. Soll gerettet werden. Right? Anyone takes up their cross and follows me. Wenn jemand das Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt. When God says whosoever, wenn Gott sagt wer auch immer, he is impartial. Dann ist er unparteiisch. Right? He places a few conditions. Er hat seine Bedingungen. To whatever it is, was auch immer bedarf. And he says, whosoever will may come. Und er sagt, wer auch immer will, soll kommen. One condition on salvation. Eine Bedingung für die Rettung. Believe on my son. Meinem Sohn zu glauben. Right? Awesome. Unglaublich. Whosoever will. Wer auch immer will. Now, we'll just close with this. Wir wollen damit abschließen. There's a story that I heard in Bangkok. Es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe in Bangkok. And this is supposedly a true story. Und das ist eine wahre Geschichte. And it was about a man who had a gallery. Und das ist ein Mann und der hatte eine Galerie. And with very, very expensive paintings that people admired around the world. Und das waren sehr großartige Werke, die um die ganze Welt bewundert wurden. And he had a son. Und er hatte einen Sohn. His wife had died. Seine Frau ist gestorben. He had one son. Und er hatte einen Sohn. And him and his son were dealing all of these incredibly beautiful and valuable paintings. Und er und sein Sohn haben diese unglaublich wertvollen Werke verwaltet. And his son went to the military. Und sein Sohn ging ins Militär. And he went into battle. Und er ging in die Schlacht. And while he was on the front line, while they were waiting in one of the pauses, und während sie dort also im Graben warteten, his friend, sein Freund, who was an amateur artist, der war ein Amateurartist, said, "You know what Künstler, I would like to do?" Und er sagte, weißt du, was ich gerne tun würde? I would like to draw you. Ich würde dich gerne zeichnen, malen. So he says, "Just stay right there." Bleib so wie du bist und ich werde dich malen. And he started to draw him. Und er hat ihn dort gezeichnet. And he did this drawing of this young guy. Und er hat nun diesen jungen Mann gezeichnet. And that guy went into battle. Und dann ging dieser junge Mann in die Schlacht. And he was killed. Und er starb. And this friend who had drew this picture. Und sein Freund, der das Bild gemalt hatte, kept the picture. Hat das Bild bewahrt. The funeral had taken place. Und die Beerdigung hat stattgefunden. And it was a while after, maybe a month or a year, I don't know how much. Und es war vielleicht ein Jahr danach. But this young man, dieser junge Mann, shows up at the door, geht nun zur Tür of the father, des Vaters. And he says, "Sir," und er sagt, "I was in battle with your son." Ich war mit ihrem Sohn in der Schlacht. I was his closest friend. Ich war sein engster Freund. I'm sorry what happened. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. But I want to give you something. Aber ich will dir etwas geben. I have a drawing I did of your son. Ich habe ein Bild gemalt von deinem Sohn. Right before he died. Kurz bevor er starb. And I would like to give it to you as a gift. Und dieses Bild würde ich dir gerne als Geschenk geben. And this man was so touched. Und dieser Mann war so berührt. He took this sketch. Und er nahm diese Rohzeichnung. And over the fireplace where he had this very expensive painting. Und über den Kamin hat er da den ganzen teures Bild gehängt. The very, very expensive painting off. Hat er dieses teure Bild runtergenommen. And put this little sketch of his son framed over the fireplace. Und hat nun dieses kleine Bild von diesem Mann auf den Kamin gehängt. And day after day after day he would look at the sketch. Und einen Tag nach dem anderen hat er dieses Bild betrachtet. He would sit there. Und er saß dort. And think about his son. Und hat über seinen Sohn nachgedacht. One day this man dies. Und eines Tages stirbt dieser Mann. And everyone from around the world is coming to buy paintings from his gallery. Und jeder kommt, um eben seinen Nachlass zu verwalten und auszukaufen. He has no heirs. Er hat keine Erben. They're going to auction off the whole gallery. Und die ganze Galerie wird eben auktioniert. So the auctioneer comes forward and he says, und der Versteigerer kommt vor und er sagt, "We now open up the auction." Wir wollen nun die Versteigerung eröffnen. And the first thing to auction is this sketch of the man's son. Und das Erste, was versteigert wird, ist dieses Bild von des Mannes Sohn. Is there one offer? Gibt es anyone? Gibt es jemanden, der mitbieten will? No one. Und keiner bietet. And they said, "Come on, get, move on with the good stuff." Und sie sagten, komm, lass uns das guten Werke sehen. And he said, "It is written in this man's will." Und es steht in dem Will, im Testament des Mannes. That nothing can be sold unless the sketch is sold first. Nichts kann verkauft werden, bevor nicht dieses Bild verkauft wurde. Does anyone give an offer on the sketch of this man's son? Gibt es nun ein Angebot für dieses Bild? Anyone? Nimm irgendjemanden. Anyone? Irgendjemand will dieses Bild finally kaufen. A friend schließlich of the family hat ein Freund der Familie said, "I'll give you $10." Ich zahle $10. And the auctioneer said, "Going once." Erstens, going twice. Zweitens, going three times. Und zum Dritten. This is sold to the man for $10. Dieses Bild wird an diesen Mann für $10 verkauft. And with that sale, und mit diesem Verkauf, the auction is now closed. Ist nun diese Versteigerung abgeschlossen. What do you mean? What do you mean? Was heißt denn das? It says here in this man's will, es steht im Testament dieses Mannes, whoever purchases the sketch of my son, wer immer das Bild meines Sohnes kauft, receives the whole gallery as a gift. Die ganze Galerie als Geschenk dazu haben. True story. Das ist wahre Geschichte. Whoever receives my son, wer immer meinen Sohn empfängt, what was happening here? Was ist passiert? The father so loved this son. Der Vater hat den Sohn so geliebt, that he wanted no one to forget who he was. Dass er nicht wollte, dass sein Sohn vergessen wird. Whoever buys that sketch, wer immer dieses Bild kauft, gets the whole gallery. Kriegt die ganze Galerie. And you can imagine how popular that sketch became. Und du kannst dir vorstellen, wie bekannt dieses kleine Bild wurde. I want to see the sketch. Ich will dieses kleine Bild sehen. That father loves so much. Nämlich dieses Bild, das der Vater so geliebt hat. That he would give everything away for. Dass er alles dafür verkaufen würde. Question. Frage. Was the father partial? War der Vater parteiisch? Did he pervert justice? Hat er Gerechtigkeit verdreht? Did he do someone a favor? Hat er jemanden einen Gunst erwiesen? At the expense of another? Auf Kosten eines anderen? To bless himself? Um sich selbst zu segnen? No. Nein. It was all documented. Es war dokumentiert. There was a system of justice and documents. System der Gerechtigkeit und Dokumente. He did no one injustice. Er hat niemanden Ungerechtigkeit angetan. He was completely impartial. Er war vollkommen unparteiisch. Because anyone could buy that sketch. Denn jeder beliebige Mann hätte diesen Sketch kaufen können. And nobody wanted it. Und keiner wollte es. Except one fortunate man. Außer ein glücklicher Mann. This is the picture of God tonight. Und das ist das Bild Gottes. Whosoever will, wer auch immer will, soll kommen. And that applies to us as believers. Und das lässt sich auch auf uns Gläubige anwenden. Don't believe the lie. Glaube nicht eine Lüge, that God is partial. Dass Gott parteiisch ist. Lord, I want to serve you. Herr, ich will dir dienen. But do I have favor in your eyes? Aber habe ich deine Gunst? I'm not partial. Ich bin nicht parteiisch. Lord, I want to know your perfect will. Herr, ich will deinen perfekten Willen kennen. But would you show me your perfect will? Aber würdest du mir deinen perfekten Willen zeigen? I am not partial. Ich bin nicht parteiisch. My word applies to everybody. Mein Wort lässt sich auf jeden anwenden. And if I am partial to one person, I have sinned. Und wenn ich einer Person nur parteiisch bin, habe ich schon gesündigt. And James goes on to say, if you sin in one area, you have transgressed the whole law. Und Jakob sagt, wenn du nur in einem Bereich sündigst, hast du das ganze Gesetz vernachlässigt. So God is true to his word. Ist wahrhaftig seinem Wort gegenüber. That should make us unbelievably hungry. Das sollte uns alle unglaublich hungrig machen. For promises. Für die Verheißungen because Gottes. Because God is not partial. Weil Gott nicht parteiisch ist. Anyone who comes in faith. Jeder, der im Glauben kommt. In humility. In Demut. Right? God gives grace to the humble. Gott gibt Gnade den Demütigen. Is that partiality? Ist das nun parteiisch sein? No. Absolut nicht. That's a condition. Das ist eine Bedingung. That whosoever will may fulfill. Dass wer auch immer will soll kommen. Look, the button of humility. Der Knopf der Demut. If you press this button, wenn du diesen Knopf drückst, all the grace of God is going to pour down on you. Wird die ganze Gnade Gottes sich auf dich ergießen. God's partial. Gott ist parteiisch. To the humble. Dem Demütigen. No, he says whosoever humbles themselves. Er sagt, wer auch immer sich demütigt. He is impartial. Er ist unparteiisch. And this is exciting for me. Und das macht's für mich aufregend. Right? It puts me in the ballpark. Das lässt mich nur mitspielen. It's like, wow, this whole Bible is applicable to me. Dieses ganze Buch ist für mich anwendbar. God doesn't have favorites. Gott hat keine Favoriten für sich. Was David a favorite of God? War David nun ein Favorit, ein Liebling Gottes? War David gemäß parteiisch? No, he looked a long time to find a guy like David. Er hat lang gesucht, um einen Menschen wie David zu finden. A man after his own heart. Einen Menschen nach seinem eigenen Herzen. And God would take the next person after his own heart. Und danach wieder eine andere Person wählen. And the next one after his own heart. Some people might say to me, you're partial to this child. Und jemand würde sagen, du bist parteiisch für dieses Kind. No, I'm not. Bin ich nicht. I would pour my affection on any child that responded like that child. Ich würde meine Gunst jedem erweisen, der so antwortet wie dieses Kind. I love them all. I love them all. Ich liebe sie alle. But that one right there. Aber dieser responds in a very special way. Er antwortet mir auf eine besondere Art. Das ist nicht parteiisch. God pours his grace on the humble. Gott leert seine Gnade aus auf den Demütigen. So with that, let's pray. Damit wollen wir beten. Amen. Amen. Maybe you're here tonight, you've never received Jesus in your life. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du hast Jesus noch nie empfangen. You can receive heaven as a gift tonight. Du kannst den Himmel heute als Geschenk empfangen. God is not a respecter of persons. Und Gott ist nicht ein Anseher der Person. Pray with me. Dann bete mit mir heute. Say God in heaven. Und sage Gott im Himmel. Save me. Rette mich. I want to be your child. Ich will dein Kind sein. I want to know my sin is forgiven. Ich will wissen, dass meine Sünde vergeben ist. I put my faith in your son. Und ich glaube an deinen Sohn. Who died on that cross. Der an diesem Kreuz gestorben ist. For me. Für mich. As the Lamb of God. Als das Lamm Gottes. Save me today. So rette mich heute and Abend. Forgive me, please. Und vergib mir. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to see you. Ich will dich sehen. In my heart. In meinem Herzen. I pray. Ich bete das. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.